Ordnung, alter Schwer. Denn Geschichte macht und schreibt die Macht zu hart, was mich gelehrt. So vergiftet ihr die Köpfe und die Herzen dieser Welt. Denn der Rattenschwanz aus Lügen verspricht der alte Held. Und es